Ali Boumaier, der legendäre Schlachtruf aus Kinshasa, bedeutet nicht weniger als Ali, töte ihn. Gemeint ist Muhammad Ali, ehemals Cassius Clay, der vielleicht größte Boxer aller Zeiten. Muhammad Ali wird am 17. Januar 60 Jahre alt. Alis sportliche Vergangenheit ist ebenso raumgreifend wie seine gefürchtete Gerade. Seine verbalen Parolen sind ebenso schlagkräftig wie seine Fäuste. Das weiße Amerika hatte immer Schwierigkeiten, diesen bärenstarken schwarzen Boxer zu verstehen. Ali gilt als Großmaul. Durch seine Nähe zum schwarzen Rechtler Malcolm X formuliert er jeden Sieg im Ring zu einem Stück schwarzer Emanzipation. Dabei bedient er sich dem sprachlichen Ritualen aus den schwarzen Ghettos. Muhammad Ali ist der erste Rapper Amerikas, der die Medien für die gezielte Platzierung seiner Botschaften nutzt. Dabei macht er seine Gegner mit Verbalattacken mundtot. Das ritualisierte Spiel der sprachlichen Herausforderung hat Leonard Koppelmann in Ali Boumaier fortgeführt. Der afrodeutsche MC Ebony Prince entgegnet mit seinen Rhymes und Lyrics den Raps von Muhammad Ali und überträgt die Geschichte somit in unsere Gegenwart. Eine Woche vor dem legendären Kampf von 1974 im ausverkauften Madison Square Garden von New York treten Muhammad Ali und Joe Frazier in der Danny Stern Show auf. Ali Boumaier. Von Leonard Koppelmann und Ebony Prince. Cassius Clay ist 22 Jahre alt. Der Titelverteidiger ist 1,84 Meter groß, der Herausforderer 1,90 Meter. Aber beide sind ausgewachsene Schwergewichtler. Beide bringen ein großes Gewicht mit in den Ring. 100 Kilo Tonnenlisten und 95,5 Kilogramm. Cassius Clay. Die beiden stehen sich jetzt hier gegenüber. Gleich muss der Gong zur ersten Runde kommen. So, da fliegt er hinein und die beiden schwarzen Schatten lösen sich. Und mit der linken kommt von den und wieder ist Joe Frazier am Kopf getroffen. Er Ali Boumaier von Leonard Koppelmann und Ebony Prince. I mean kill him. Now, ladies and gentlemen. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Willkommen bei der Danny Stern Show. In wenigen Augenblicken erleben Sie hier bei uns Muhammad Ali und Joe Frazier live. Wir haben Sie eingeladen, sich schon heute vor Ihrem 12-Runden-Kampf im Madison Square Garden am Montag Auge in Auge gegenüberzutreten. Und nun begrüßen Sie mit mir Danny Stern. Sie hören sich wie ein Boxpublikum an. Verschwinden Sie von mir. Guten Abend, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie jetzt mit mir... Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir... Joe Frazier. MC Ebony Prince. Yeah, yeah, hey, was geht denn ab, Chap? Na, ihr Leggers, alles klar da drauf. Giftig wie mit Qualle, ich beschalle die Szenerie und falle durch Texte, bevor ich auf Beats abpralle. In der Halle des Ruhms abfalle, Geld auf die Kralle oder Aufruhr wie Los Angeles, Rassenkrawalle. Kein Gelalle, habe Pralle, Köder lock dich in die Falle, spür dich auf wie Kalle, dunkel ist denn die Schnalle. Das Rap-Spiel, in dem die Unbegabten wegfielen, da höchstens in der A&R-Begleitung auf dem Spezi. Doch Ahnung haben, grelle Skills, drei Mäßchen, eine krasse Ladung fahren, gibt's nicht gratis, weil Rap hart ist, nix mehr Erfahrung sparen. Die musst du sammeln, kein Rumgammeln, nett und Stammeln, die im Gerangel, auf der Bühne das Mikro angeln und loslegen, gegnerische Stellung bloßlegen, mit Flohbomben dicken Floß legen, Hauptsache großreden. Boah, drauf, Chabo, hab dich im Visier, gleich wirst du explodieren. Also lauf, Chabo! Wer gibt am besten gleich auf? Schlechte Gegner! Wen knockt der Ebony aus? Schlechte Gegner! Für wen gibt's auf die Ohren? Ohren gehauen. Schlechte Gegner! Yo, erzähl mal, was geht da? Viele sind so unästhetisch wie gefüllter Saumagen. Eine fette Schicht Staub tragen und dick auftragen mit dünnen Auflagen, die später Flohmarktstände zur Schau tragen. Ist deren einziges Talent, dafür wollen sie Applaus haben. Bist unerheblich wie eine Meldung unter Vermischtes. Ich bin so frisch beim Öffnen züchtest. Du verflüchtest wie heißer Sauerstoff, hast keine Power. Oft gibt's keinen Nein, geplauder Bocknerst wie ein Wasserhahn, der dauernd tropft. Klingt's ja ganz nett und süßer dort zu tanzen, tanze nett. Und ich unterzieh mich lieber meiner täglichen Pflanzenplättung. Chancen hasse nett und gelaufen Schad ums ganze Geld. Um dass du gewettet hast, hätte das jemand gesagt, ich kann's auf Bestellung. Hättest du nicht so eine harte Lektion gelernt, nichts für ungut Schad. Die einen haben Zeug für Mathe und ich hab Flow geerbt. Normal, schlag Gegner auch ohne Schwert. Ha, wieder das Mikrofon geerbt. Wer gibt am besten gleich auf? Schlechte Gegner! Wen lockt der Ebony aus? Schlechte Gegner! Und wen gibt's auf die Ohren gehauen? Schlechte Gegner! Du Schmock sein, Zwotgeborener aus dem Weg da. Ladies and Gentlemen, jetzt geht's in der rechten Ecke. Der Weltmeister im Schwergewicht von 1970 bis 1973. Der Vulkan Smoking Joe. Ist eine grausame Kunst. Weil es die Grausamkeit wie die Kunst wird durch eine Besonderheit des modernen Boxsports möglich gemacht. Das Polstern der Hände. Dies wird nicht getan, um die Person zu schützen, die geschlagen wird. Beileibe nicht. Er schützt die Hand des Kämpfers. Denn die menschliche Faust ist ein zerbrechlicher kleiner Vogelkäfig aus Knochen. So beeindruckend Muhammad Alis Faust auch aussieht, sie ist außerhalb des Ringes nicht das tödliche Instrument, zu dem eine verständliche Fiktion sie macht. Je kräftiger der menschliche Faustschlag ist, je mehr körperliche Hebelkraft in ihn gelegt wird, desto gründlicher würde dieses knochige Weidengeflecht an einer massiven Zielscheibe, besonders an einem Kopf, zerschmettern. Der Mythos der Verletzlichkeit des Gesichts durch die Faust beruht zur Hauptsache auf Schulhoferinnerungen an das Nasenbluten. Der Nasenbeinknorpel ist eben noch leichter zu zermürben als die Handknöchel. Darüber hinaus hat der Film unsere Vorstellung verzerrt. Hier knallen die Schläge wie Gewehrkugeln. Die Hand scheint wie ein Revolver, schießt Salve um Salve auf den Kopf des Gegners ab und verliert dabei nicht einmal die Haut auf den Knöcheln. Tatsächlich ist der Faustkampf eine fast geräuschlose Kunst. Der Ton des Faustschlages im Film hingegen ist ein so unirdisch künstliches Geräusch wie Tarzans Schrei. Joe Frazier sieht seine große Chance. Sehr müde Cassius Clay hängt er sich auf seinen Gegner. Er ist in die Ringrichtung und noch einmal links an den Kopf, rechts an den Kopf. Und Cassius Clay erneut links an den Kopf, auf den Körper. Joe Frazier steht kurz vor dem Ziel einer K.O.-Niederlage. Er kann vielleicht diesen Kampf noch durch K.O. gewinnen, in dieser letzten 15. Runde dieses Weltmeisterschaftskampfes. So, über was sollen wir reden? Warum reden? Wir kämpfen. Hey, Jungs, ihr verwechselt da was. Ihr habt die Termine durcheinander gekriegt. Der Kampf steigt erst in ein paar Tagen. Heute sollt ihr euch nur mit Worten schlagen. When you meet Joe Frazier, how do you see it? And this has moved me to write a poem describing exactly how the Ali Frazier fight was styled over radio. Ding! Ali comes out to meet Frazier, but Frazier starts to retreat. If Frazier goes back an inch farther, he'll wind up in a ringside seat. Ali swings to the left, Ali swings to the right. Look at the kid carries a fight. Frazier keeps backing, but there's not enough room. It's a matter of time, there Ali lowers the boom. Now Ali lands to the right, what a beautiful swing. And the punch lifts Frazier clean out of the ring. Frazier's still rising. But the referee wears a frown, for he can't start counting till Frazier comes down. Now Frazier disappears from view. The crowd is getting frantic, but our radar stations have picked him up. He's somewhere over the Atlantic. Who would have thought when they came to the fight that they would witness the launching of a colored satellite. Wie nennst du mich? Cassius. Frazier ist der Einzige, der Mut genug hat, sie Cassius zu nennen. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer slave. Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high. Ich habe auch ein Gedicht für dich. Das geht aber anders. Hör mal, Joe, du diktest doch noch schlechter als du boxst, weißt du? This is a story about a man with iron fists and a beautiful tan. He talks a lot indeed of a powerful punch and blinding speed. The boxing game was slowly dying, and fight promoters were bitterly crying for someone somewhere to come along with a better and different tone. Patterson was dull, quiet and sad, and Sonny Liston was just as bad. Along came a kid named Cassius Clay who said, I'll take Liston's title away. His athletic genius cannot be denied. In a very short time, he spread far and wide. There's an impression you get watching him fight. He plays cat and mouse and turns out the light. This colorful fighter is something to see. And the greatest heavyweight champion I know he will be. Ich werde dir deine Verse schon in den Rachen stopfen. Nach dem Kampf wirst du froh sein, mich noch Muhammad Ali nennen zu können. Das verspreche ich dir. Hört sich das nicht so an, als würden sich die beiden wirklich hassen, Leute? Hey Joe, hast du das gehört? Der hält uns wirklich für zwei beschränkte, verrückte Neger, die sich gegenseitig so hassen, dass sie zu allem fähig sind. Der glaubt tatsächlich, dass wir Feinde sind. Die ganze Welt will uns boxen sehen. Nicht nur hier, in der ganzen Welt wollen sie das. Dies ist der Fight, nach dem sie sich die Finger abschlecken und der kann keiner verhindern, Joe. Ich kriege Post von überall her. Und alle wollen wissen, wer von uns beiden wirklich der Bessere ist. Das habe ich doch schon vor 3 Jahren demonstriert, oder? Wenn das kein Hass ist. Ich hasse Joe Frazier nicht und Joe Frazier hasst mich nicht. Joe Frazier muss auf sich aufpassen und ich auf mich. Wir sind Erzfeinde, wenn der Gong ertönt. Aber nach dem Kampf habe ich nichts gegen ihn. Und ich möchte, dass einmal meine Kinder mit seinen spielen. We are really stone enemies when the bell rang. And after the fight, I have nothing wrong against him. What? One day I like for my little children to play with his little children. Oh, isn't that adorable? Klingt das nicht nett? Aber daran denke ich nicht, wenn der Gong ertönt. Dann werde er in Schwierigkeiten sein. Aber in Ihren Interviews haben Sie gesagt, Sie hassen ihn. War das ein Scherz? So you don't have to try to agitate and push it on no farther, unless you want us to start now and you might get hit in the middle. Are you reading that? Lesen Sie das irgendwo ab? Sie dissen sich ja schon pausenlos. Sie scheinen sich wirklich zu hassen. Ey, das ist ja mal wieder typisch. Natürlich hasse ich einen MC Joe nicht. Ich meine, das ist mein schwarzer Bruder. Die Leute wollen nur sehen, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Nein, ich hasse MC Joe nicht, aber wenn wir auf die Bühne steppen und das Battle fängt an, dann sind wir natürlich Erzfeinde. Wenn die Beats erklingen, dann gibt's kein Erbarmen. Aber wenn ich von der Bühne wieder runterschreite, dann ist es mein schwarzer Bruder. Ich will irgendwann mal, dass meine kleinen Kinder mit seinen kleinen Kindern irgendwann mal Breakdance üben gehen. Malcolm X. Anstatt uns in der Öffentlichkeit zu streiten, müssen wir uns klar werden, dass wir alle zur gleichen Familie gehören. Und wenn man einen Familienstreit hat, trägt man den ja auch nicht auf der Straße aus. Oder wenn man das tut, nennen einen die Leute ungehobelt, grob, unzivilisiert. Also müssen wir das Folgende tun. Wir müssen aufhören, unseren Streit vor dem weißen Mann auszutragen. Noch tasten sich die Kontrahenten nur ab. Mit ihren Schlägen messen sie ihre Reichweite. Doch da, was macht Ali da? Mimt einen Affen, macht einen runden Buckel, macht Frazier zum Affen. Schon wieder nimmt der Joe auf die Schippe. Der lässt sich nicht provozieren und kreist ihn nur. Jetzt bricht er durch mit einer Geraden. Doch die geht ins Leere. Ali pendelt den Schlag sicher aus. Halbherzig setzt Frazier noch einmal nach. Aber jetzt kommt Ali. Der Marquis von Queensbury hat Mitte des 18. Jahrhunderts seine Regeln nicht eingeführt, um Boxen weniger brutal, sondern um es interessanter zu machen. Die meisten Kämpfe seiner Zeit entarteten in ein langes Sich-Umklammern, einen schmerzhaften Schmusetanz, bei dem sich die Kämpfer zwischen Hageln von Schlägen auf Nacken und Nieren in inniger Umarmung gegenseitig über das Parkett schoben. Der Marquis wollte nun das Kämpfen lebhafter gestalten, also verbot er das Klammern und nicht nur das. Es war kein Haschen mehr, kein Halten und Drücken. Zur einzigen Waffe wurde der Faustschlag bestimmt. Aber um dies möglich zu machen, musste der Marquis seine wichtigste Neuerung einführen, den Boxhandschuh. Das bedeutete nun, dass die Faust wiederholt und hart gegen den Kopf gebraucht werden konnte. Die Faust eines modernen Boxkämpfers steckt aber nun nicht nur in einem Handschuh, sie ist auch bandagiert. Sie ist in Gazebinden gewickelt, sodass für jeden Knöchel ein kleiner Mumiensarg entsteht und sich die Spitzen des Knochengerüsts zur Extremität eines Einzehers verwandeln. Hier ist die Evolution auf den Kopf gestellt. Die Hand schrumpft zum Huf zusammen. Es kann sein, dass nicht alle Boxkämpfer stammelnde Rohlinge sind, aber an den Fingerspitzen hören sie alle auf, artikuliert zu sein. Ich muss Joe ein Kompliment machen. Ehrlich, im Ernst. Und das habe ich noch nie gesagt. Er ist ein bescheidener Mann. Er hat einen so langen und erfolgreichen Weg hinter sich. Er hat mich einmal niedergeschlagen. Er hat sich eine Position erobert und das alles ohne Stil. Ich meine das im Ernst. Auf dich wartet am 28. eine Überraschung. Kann man einen alten Hund neue Tricks beibringen? Nennen Sie ihn einen alten Hund? Er hat Sie einen alten Hund genannt. Sonst nennt er Sie doch einen tumben Bären. I didn't say he's a dog. I wouldn't call him no dog. I'm not gonna stay here one more time and people calling me dogs. No. And bears and gorillas. I didn't call you no dog. I didn't call you Joe, I promise you. Joe, ich verspreche dir, ich habe dich nicht als Hund oder Gorilla bezeichnet. Er will nur agitieren. Sie haben sich über meine Hautfarbe lustig gemacht. No, you know, I didn't make fun of the color of your skin. You know what I told you. Well, you can see what color you are. You don't have to... I just told you, you have the complexion and the connection to get the protection. Yeah. Das ist die Geschichte Amerikas, dass man gerne zusieht, wie sich zwei Farbige den Schädel einschlagen. Joe, lass uns für eine Minute Freunde sein. Dann knöpfen wir uns Danny vor. Freunde, das war doch nur ein Spaß. Ich sag euch was, allen Brüdern draußen vor den Geräten. Ich weiß nicht, wie böse ihr aufeinander seid, aber wenn einer dieser Typen versucht, uns zu entzweien, müssen wir uns vereinen. Geboren 1968 in Deutschland, schwarz sein, in einer Nation von Heuchlern. Wenn du klein bist, finden sie dich noch niedlich, doch mit 12 Jahren ist die Sache nicht mehr so friedlich. Vor allem, wenn Anspruch auf ein nicht rassistisches Land besteht, wird es leicht faschistisches Gedankengut zu verbreiten von Ufer zu Ufer. Lange Zeit haben wir weggeschaut, jetzt ist es zu spät und nun wer hält den Kopf hin? Natürlich Ex-Stasi. Doch allen ist es egal, ob ihr Nachbar ein Nazi ist. Doppelwürdige Moral ist in der westlichen Welt nun mal ein Standard. Wir Vergesslichen erzählen dir groß, die Steuern zu senken. Wollen den Planeten retten, Freiheit schenken. Es spukt dieser grüne Punkt doch auf allem. Und landen tut das Zeug eh auf den gleichen Müllhalden. Während im Osten Demokratie geübt wird, sind Magdeburger noch froh, wenn der Schwarze stirbt. Lieder wie 10 kleine Negerlein werden als Witz verstanden. Dort, da schnapp ich eher mein Gewehr und gehe Aufnahmekünstler jagen. Jetzt hat der Gefängnisdirektor das Sagen. Doch, aufs meine Würde war, die verletzt, es interessiert kein Schwein. Schließlich bin ich nicht sächsisch oder arisch oder vertrieben oder bayerisch. Roberto Blanco ist beliebt, oh wie peinlich, wenn von uns Schwarzen noch verlangt wird. Nur zu lächeln, noch die haben sich verdammt geirrt zu glauben, dass ich bei diesem Mist noch mitspiel. Mit einer abgesägten Schrotflinte soll ich auf Skins zielen. Alte Moral von der Geschichte, behandle mich als Mensch und ich beachte dich auch nicht. Ist das Politische auch Teil Ihrer Show oder wollen Sie uns das im Ernst verkaufen? Ich meine, wer ist heutzutage im Showgeschäft noch politisch? Ich. Schau mal, Hip-Hop ist aus einer Situation heraus entstanden, wo die Leute nicht mit Politik irgendwie in Verbindung kamen, keinen Einfluss in der Politik hatten und es auch irgendwie gemerkt haben und die haben ihr eigenes Ding aufgezogen. Abgesehen davon, wir leben in Deutschland und wir können einen auf so modern machen, wie wir wollen. Ein schwarzer Mann mit einem Mikrofon in der Hand, der sagt, worauf er Bock hat, ist verdammt nochmal politisch. We have a common enemy. Malcolm X. We have this in common. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wir werden gemeinsam unterdrückt. Und wir werden auch gemeinsam diskriminiert. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir zusammenstehen. Denn wir haben einen gemeinsamen Feind. Dieser Feind ist der Weiße. 100 years later. Martin Luther King. The Negro still is not free. 100 Jahre danach sind die Schwarzen immer noch nicht frei. 100 Jahre später ist das Leben der Schwarzen immer noch eingeengt durch die Fesseln der Rassentrennung und die Ketten der Diskriminierung. 100 Jahre später leben die Schwarzen immer noch auf einer Insel der Armut, inmitten eines Ozeans materiellen Reichtums. 100 Jahre danach schmachtet der Schwarze immer noch in einer Ecke der amerikanischen Gesellschaft und ist wie ein Fremder in seinem Land. Malcolm X. Wir erklären heute, dass wir Menschenrechte verlangen, dass wir respektiert werden als Menschen, dass wir die Rechte von Menschen bekommen, heute in dieser Gesellschaft. Und das werden wir mit allen Mitteln erreichen. Muhammad Ali. Man hat uns erzählt in diesem Land, dass alles, was gut ist, weiß ist und alles, was schlecht ist, schwarz. Jesus Christus, ein Weißer. Die Engel im Himmel, weiß. Miss Universe, weiß. Miss World, eine Weiße. Selbst Tarzan, König des Dschungels, ist ein Weißer. Und die ganzen Produkte werden als weiße Produkte verkauft. Weiße Papiertaschentücher, weiße Seife. Alles muss weiß sein. Der Präsident lebt im Weißen Haus. We see you looking cruel with your cold blue eyes. You think we just your fools, thinking you are wise. We see you wallowing in your greed while we are down here. In dire need. But it's all over now, Mighty Whitey. It's all over now. You had us in your lock, tight. Tight as any cage. Mighty Whitey. Mighty Whitey. And now you acting shocked because we in a rage. Us on the bottom, you on top. That's a game that we ain't gonna stop. Because it's all over now, Mighty Whitey. It's all over now. We can't bear no more. We don't care no more. We won't scare no more. Just as sure as we are black, till our roles are reversed, and the last are first, and our colors no longer our curse. And you can do your worst. You are not turning back. Call out your National Guard. Call your police. Police! Tell them to come down hard. It ain't gonna be no peace. Now you expect Mr. Uncle Tom. You might as well go on and drop your bomb. Cause it's all over now, Mighty Whitey. It's all over now. Ist das Politische auch Teil Ihrer Show? Oder wollen Sie uns das im Ernst verkaufen? Wenn ich scherze, mache ich ein Zeichen. Dann können Sie Ihre Lache einspielen lassen. Aber Ihre Kriegsdienstverweigerung war doch eine Dummheit. Ich meine, Sie hätten doch sicher eine intelligentere Möglichkeit gefunden. Ach, er war doch nur feige. Wenn ich feige gewesen wäre, da hätte Danny Stern recht. Hätte sich intelligentere Wege gegeben. Wege ohne Berufsverbot und drohenden Knast. Aber ich will euch erklären, was mich getrieben hat. Dieser Krieg war kalkulierter Völkermord an uns Negern. 22% der Toten und Verwundeten in Vietnam waren Neger. Dabei stellen wir nur 10% der Bevölkerung. Jetzt agitieren Sie schon wieder. Hey, über meine Dummheit, wie Sie sie nennen, war die Boxindustrie nicht allzu traurig. Ich war einfach zu gut. Es gab keine Gegner mehr für mich. Und wenn ich als vermeintlicher Patriot nach Vietnam gezogen wäre, wäre ich zum wirklichen Albtraum der Promoter geworden. Ich hätte den Titel mit zu den Vietcong genommen und kein Weltmeisterschaftskampf hätte mehr stattgefunden. Als ich den Eid tatsächlich verweigerte, standen sie in den Straßen von Houston, rieben sich die Hände und arrangierten gleich die nächste Kämpfe. Dann machten sie den Pope Hans Fraser zum König. I would like to thank the student governing body for inviting me here. Muhammad Ali. And I would also like to ich möchte den Studenten für ihre Einladung danken. Und ich möchte sie auch beglückwünschen zu ihrem großartigen Widerstand gegen den blutigen Vietnamkrieg. Lyndon B. Johnson. Ich erneuere mein Angebot vom letzten August, die Bombardierung Nordvietnams zu stoppen. Ich unternehme den ersten Schritt zur Deeskalierung des Konflikts. Wir reduzieren beträchtlich den gegenwärtigen Umfang militärischer Aktionen. Heute Abend habe ich unsere Streitkräfte angewiesen, die Angriffe auf Nordvietnam einzustellen. Richard Nixon. Aber die Frage heute ist die, nun, da wir uns im Krieg befinden, wie bringen wir ihn am besten zu Ende? Im Januar wurde mir klar, dass ein überhasteter Rückzug aus Vietnam nicht nur für Südvietnam ein Desaster wäre, sondern auch für die Vereinigten Staaten und für die Sache des Friedens. You bleed for white people. Malcolm X. Ihr blutet für die Weißen. Ihr blutet, wenn der Weiße sagt, blute. Ihr beißt, wenn der weiße Mann sagt, beiß. Und ihr bellt, wenn der weiße Mann sagt, bell. Ich hasse es, dies über uns selbst zu sagen, aber es stimmt. Und wenn Amerika uns einberufen darf, und uns beibringen darf, wie wir Gewalt anwenden, um Amerika zu verteidigen, dann dürfen wir, ihr und ich, alles tun, um unsere eigenen Leute hier in diesem Land zu verteidigen. Mohammed Ali. Es werden jetzt ein paar Dinge passieren, die sehr viel dramatischer sein werden als der Ausgang eines Boxkampfes. Und im Moment bereite ich mich mental darauf vor, dass diese Dinge passieren. Und wenn ich der Meinung wäre, dass es helfen würde, in den Krieg zu ziehen, um 2 Millionen Menschen zu helfen, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit zu erlangen, wenn ich der Meinung wäre, dann würde ich sofort morgen in den Krieg ziehen. Richard Nixon. Ich möchte den Krieg auch aus einem anderen Grund beenden. Ich möchte ihn beenden, damit die Energie und das Engagement von euch jungen Leuten, das zu oft sich im Moment zeigt im bitteren Hass gegen die politisch Verantwortlichen, nun verwendet werden kann für die großen Herausforderungen des Friedens, ein besseres Leben für alle Amerikaner, für alle Menschen. Betrachten Sie sich als Idol der Dritten Welt? Ich weiß nicht genau, was man damit meint. Wer ist die Erste Welt? Was ist die Zweite Welt? Ich bin nicht nur das Idol der Dritten Welt, sondern auch das der Ersten und Zweiten Welt. Also, ich bin das Idol der ganzen Welt. Die Dritte Welt mag in mir den Revolutionär sehen, einen ihrer Sprecher. Die Erste und Zweite Welt mag den guten Athleten, den guten Sportler verehren. Würden Sie lieber weiße als schwarze Boxer verprügeln? Wenn ich in den Ring steige, ist mir die Farbe vollkommen egal. Ich habe nie Wut auf eine einzelne Person, wohl aber auf das, was ein Gegner repräsentieren mag. Natürlich dürfen die Boxhandschuhe nicht zu groß sein, da es uns schwerfallen würde, sie durch die Deckung des Gegners zu bringen. Das Ziel ist eine maximale Ausdehnung der Stoßkraft auf der Handoberfläche und gleichzeitig eine maximale Konzentration der Stoßkraft auf den Kopf. Hier ist der Punkt, wo Kunst ins Spiel kommt und Grausamkeit. Ein Schlag ins Gesicht ist eine Provokation. Schlag einem Freund jählings auf den Arm und er wird dich fragen, was zum Teufel du vorhast. Schlag ihn aber nur halb so stark ins Gesicht und alle Aggression in ihm wird sich mobilisieren. Dafür gibt es viele Gründe. Das Gesicht ist der Ausdruck unseres Bewusstseins. Es beherbergt jene verletzlichen Gallerten, die Augen. Und dies macht es aus, dass wir vor einem Schlag ins Gesicht ausweichen. Sogar eine leichte Schwellung oder Verfärbung verändert den Gesichtsausdruck mächtig. Vergleichen Sie eine riesige Quetschwunde am Arm mit einem vergleichsweise beschränkten blauen Auge. Ein Schlag auf den Kopf ist weit dramatischer und symbolisch feindlicher als ein Schlag auf irgendeinen anderen Körperteil. You gonna be smoking and I ain't gonna be joking. I'm gonna be pecking and a poking, pouring water on your smoking. And this might shock. Smoke don't never die. This might shock the major, but I'm gonna retire Joe Frazier. Warum beleidigen Sie jeden, gegen den Sie kämpfen? Damit das Madison Square Garden ausverkauft ist. Ich dachte, dass Sie intelligent wären. Und das ist ein großer Mann im Showgeschäft. Hier ist er berühmt, aber schon im Nachbarland kennt ihn keiner. Hier ist Danny Stern wer. Jeden Abend Danny Stern, aber sonst kräht kein Hahn nach ihm. Wenn ich Sie im Fernsehen gesehen habe, haben Sie immer so intelligent gewirkt. Warum stellen Sie heute Abend solche Fragen? Warum geben Sie mir solche Antworten? Sehen Sie, wenn man an Kuba denkt, denkt man an Fidel Castro. denkt man an das junge, emanzipierte Afrika, drängt sich einem der Name Lumumba auf. Mit Amerika ist das seltsam. Da denkt man automatisch an zwei Männer. George Washington und Muhammad Ali. Everybody out there in television land in Germany, I'm still the greatest fighter of all time. Jones likes to mix, so I will let it go six. If he talks jive, I'll cut it to five. If he talks some more, I'll reduce it to four. And if he keeps talking about me, I'll cut it to three. Ich ist ein Miltenberger. Da hat ich noch ein wenig Ärger. Wenn du nicht besser bist, mein lieber Blaine, hat das Ganze für dich keinen Sinn. Jürgen Blaine dealt felt him. Jürgen Blaine dealt felt him. I'm gonna be faster, I'm gonna be prettier, I'm gonna be lighter, I'm gonna defy all critics, I'm gonna shake up the world. He kept calling me names like the black kangaroo. He's white, I'm black, I stink. Why I didn't go to the army, why I didn't serve my country, I'm a chicken. And he's made me angry. I almost hit him there, but I get him into fight. Punish him and talk to him while I whoop him and make him wish he's never talked about me. Before round nine is out, the referee will jump and shout and say, that's all folks, this Turk is out. Sie wollen Ihr Volk ausgerechnet im Boxring befreien? Sie machen das Boxen zum Kampf der Rasse? Und welcher Rasse gehört Ihrer Meinung nach Joe Frazier? Meine Rasse ist Amerikaner. Einige Leute wollten, dass ein weißer Boxer einen Schwarzen schlägt oder umgekehrt, weil sie auf den einen oder den anderen Geld gesetzt haben. Andere hassen uns Schwarzen und wollen, dass uns ein Weißer schlägt. Wieder andere betrachten das Ganze als sportliches Ereignis. Deshalb hängt die Bewertung eines Kampfes immer von der Einstellung des Einzelnen ab. Denn kein Kämpfer, schwarz oder weiß, gelb oder rot, repräsentiert eine bestimmte Rasse und kämpft für sie. Der Punching Ball, ein kleiner, verkehrt hängender Kopf, ein zurückspringender, lederner Hodensack, ist eine der Möglichkeiten des Boxers, seine Fingerübungen zu machen. Der Ball dreht sich um einen Punkt und sogar ein langsamer Boxer wie Joe Frazier kann aus ihm so etwas wie ein Gestammel von eingebildeter Züchtigung des Kopfes heraustreiben. An den Kopf eines sich bewegenden Gegners aber ist weit schwieriger heranzukommen und er muss noch durch eine hochgehaltene Deckung getroffen werden. Der moderne Boxer steht nicht mehr einfach so da. Er fängt die geraden Jabs mit der Hand ab oder weicht ihnen durch Kopfbewegungen aus. Er blockiert Haken mit der Rückseite des Handgelenks. Das Resultat ist eine Rundumverteidigung. Der moderne Boxer lauert hinter einem beweglichen Käfig aus seinen Armen und Handschuhen. Und es ist die Aufgabe des Gegners, Schläge durch dieses Gitterwerk defensiver Brustwehr zu verpassen. Die Geschicklichkeit, die es braucht, den Kopf zu treffen, ihn gründlich zu treffen, ist das, was der Marquis von Queensberry diesem Sport hinzufügte. Er zwang den Boxkämpfer, seine herumpuffende Schrotbüchse wegzuwerfen und stattdessen zum Präzisionsgewehr zu greifen. Die linke Gerade ist für den Boxer im Rahmen seiner Kunstfertigkeit, was der Tourjeté für den Tänzer, der Triller für den Sänger ist. Muhammad Ali ist der überragende Meister dieser Kunst. Noch und noch trifft er ins Schwarze, so schnell, dass es schwerfällt, die Treffer zu zählen. Er wäscht die Gesichter seiner Gegner in Leder und erzeugt so einen fleischigen Schaum, eine rote Schwellung des ganzen Kopffleisches. Sein Schlag ist schneller, als er am Punching Ball demonstrieren könnte. Es gibt zwischen den Schlägen einen ununterschreitbaren Grenzwert für den Rückprall des Balles, nicht aber bei den Schlägen an den Kopf. Ali verachtet die langweilige, aber oft notwendige Art des Zermürbens des Gegners, mit ermüdenden Schlägen gegen die Rippen, den Mittelteil und die Arme. Gewisse Kämpfer haben ein enormes Einsteckvermögen an Kopfschlägen, solange die Atemorgane verschont bleiben. Ali betrachtet es als eine umso größere Herausforderung, so lange und so hart auf einen noch so unempfindlichen Kopf wie den Fraziers einzuhämmern, bis er ihn fällen kann. Warum zweifeln Sie an der Gerechtigkeit für die Schwarzen? Wir Schwarzen kämpfen und kämpfen in allen Kriegen Amerikas. Aber man verweigert uns die Freiheit. Man verweigert uns die Gerechtigkeit vor Gericht. Wir haben 310 Jahre gearbeitet, täglich 16 Stunden und haben Amerika reich gemacht. Und noch immer sind wir die Ersten, die gefeuert und die Letzten, die geheuert werden. Jeder weiße Ausländer wird eher als Bürger Amerikas akzeptiert als ich. Der weiße Amerikaner ist böse. Er wird uns nie gerecht behandeln, denn das liegt nicht in seiner Natur. Wir sind hierher gebracht worden als Sklaven, nicht als Bürger Amerikas. An Gleichheit und Gerechtigkeit vor dem Gesetz waren nicht gedacht. Nicht einmal als menschliches Wesen waren wir anerkannt. Sie agitieren wie ein Priester. Ich bin nicht heute hier, um zu scherzen und den Clown zu spielen. Ich habe euch einige Dinge zu sagen, die ihr hören müsst, die ihr nicht in der Schule gesagt bekommt, nicht in der Kirche, nicht im College, auf den Universitäten. Nein, nein. Die nackte, ungeschminkte Wahrheit. Jesus hat gesagt, dass ihr die Wahrheit wissen müsst, denn die Wahrheit wird euch frei machen. Wir Schwarze sind nicht frei, denn wir haben nie von Freiheit gehört. Jesus hat nicht gesagt, Abraham Lincoln macht euch frei. Jesus hat nicht gesagt, Nixon macht euch frei oder ein Marsch auf Washington macht euch frei. Jesus hat nicht gesagt, freie Wohnungswahl macht euch frei. Jesus hat gesagt, die Wahrheit macht euch frei. Wir sind heute nicht frei. Wenn wir frei wären, bräuchten wir nicht im Schlamm vor dem Weißen Haus herumzukriechen. Wir wissen ja nicht einmal, wer wir sind. Sie nennen uns Neger. Die Chinesen haben ihren Namen nach China. Die Deutschen nach Deutschland. Die Kubaner nach Kuba. Die Araber nach Arabien. Aber welches Land heißt Neger? Die Wahrheit wird euch frei machen. Schwarz. Schwarz ist nicht schlecht. Schwarz ist gut. Schwarz ist das Beste. Wenn ihr fruchtbare Erde braucht, dann nehmt ihr Schwarze. Wenn ihr starken Kaffee wollt, dann bestellt ihr schwarzen Kaffee. Deshalb seid stolz auf euch, wenn ihr die Straße entlang geht. Geht erhobene Hauptes. Warum glaubt ihr, habe ich die ganze Zeit geredet, dass ich der Größte bin, dass ich unschlagbar bin? Wir danken unserem Prediger, Reverend Muhammad Ali. Ah, to sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen. And company come. But I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when company comes. Nobody'll dare say to me, eat in the kitchen. And besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I, too, am America. Sie können kaum lesen und Sie haben auch Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, das ist nicht ungewöhnlich in den Südstaaten, wo Sie aufgewachsen sind. Dennoch ist es ein Paradoxon, dass ausgerechnet Sie sich zum Weltpolitiker aufschreiben. Sie wissen um mein Schwächen, weil ich es selbst bekannt gemacht habe. Das hat seinen Grund. Die weisesten Männer der Geschichte sind Analphabeten gewesen. Nehmen Sie Jesus oder Moses. Diese Leute hatten keine Bildung und als sie loszogen und ihre Wunder vollbrachten, war den Menschen klar, dass sie das nicht aufgrund ihrer Intelligenz taten, sondern weil Gott sie führte. Ich bin auch ein solches Wunder. Ich stamm von Sklaven ab. Heute bin ich weltbekannt. Sie zahlen mir $1 Million für meine Kämpfe, aber ich habe nie eine Schulbildung erhalten. Ich bekomme meine Erziehung von Allah. Nicht durch die Bücher. Deshalb kann mir niemand anders als Gott den Lohn meines Erfolges nehmen. Sie haben sich in letzter Zeit öffentlich Gedanken über Ihre Zukunft gemacht. Was veranlasst Sie dazu? Sie wissen, von Malcolm X bis Martin Luther King sind alle schwarzen Persönlichkeiten umgebracht worden. Vielleicht schießt morgen jemand auf mich. Vielleicht wird eines meiner Kinder gekidnappt. Allah wird mich prüfen. Er lässt keinen, ohne dass er einen Preis zahlt, so groß werden. Ich glaube, mein größter Kampf steht mir noch bevor. Ali hatte alles. Schnelligkeit, Größe, Stärke, gutes Aussehen, Charme und Mut. Seine eigentliche Kindlichkeit nahm seiner Zügellosigkeit die Schärfe. Eigenartigerweise sehen Schwergewichtsweltmeister oft alles andere als beeindruckend aus. Entweder haben sie spindeldürre Beine wie Jack Dempsey oder Jack Johnson, oder sie sind stumpfbeinig wie Marciano oder Frazier. Oder aber sie gleichen mit ihren Armen Affen wie Listen. Oder sehen wie ein Knochengestell aus wie Patterson. Ali hingegen sah so aus, als ob Paxiteles ihn aus braun gebranntem Zucker geformt hätte. Solche ausgewogenen Gliedmaßen findet man normalerweise nur bei kleinen Männern. Alis Körper schien beinahe zu symmetrisch, um funktionsfähig zu sein. Er hätte jederzeit einen Binikion von Pindars Hand verdient. Er war ein prächtiger Athlet. Es wundert mich, warum das nicht genügt. Darf ich noch einmal eine ernste Frage stellen? Hat einer von Ihnen daran gedacht, dass er den anderen im Ring totschlagen könnte? Nein. Nein, nie. Haben Sie sich einmal überlegt, dass Profiboxer viele Schläge gegen den Kopf kriegen und dass sie mit einem bleibenden Gehirnschaden zu rechnen haben? Das Auto verletzt und tötet mehr Menschen als der Krieg. Was sollen wir tun? Aufhören, Auto zu fahren? Haben Sie hier daran gedacht, dass es bei einem Battle mal zu Handgreiflichkeiten kommen könnte? Ich meine, die Fälle in den USA zeigen ja, dass Gewalt im Hip-Hop durchaus eine Rolle spielt. Oh Mann, ey. Es gibt nun wirklich schlimmere Tätigkeiten, ja? Ich könnte Bomberpilot sein oder Boxer oder Footballspieler. Ich meine, diese ganzen Sachen spiegeln Gewalt in unserer Gesellschaft wider. Normal, klar, es soll hier nicht zu Handgreiflichkeiten kommen, ja, aber auch der Tod von Tupac oder Biggie macht Hip-Hop definitiv nicht verwerflicher als andere Tätigkeiten. Frankfurts eigener Ebony Prince, mir sind Reime eingefallen, wie eine Ecstasy hast du mich eingefahren. Und so zittern deine Kiefer, bitter ist der Geschmack meines Tests für den MC und der Liefer. Tiefer sing ich in den Reihen wie Treibsand, arbeitsam bin ich am Dichten, über Leckers richten, dicht bin ich ein Lollo gesmasht hab. Mehr Reime wie ein Spieler, der im Lotto nie Pech hat. Gibt's nicht, sagst du doch, der Ebenholz ist fett, nicht körperlich, sondern wörterlich. Halt Mikro ein und schon hört ihr mich, MCs graut es vor den Reimen, die ich ihnen bring. Raube mehr Schlaf als Stephen King mit diesen Dingen. Unter Rappern ein Flow genannt, doch du und deine Crew sind wohl eher mit dem Flow verwandt. Die Oberhand gehört uns, während die Flames Rückhand dich zurückrammt. Es ist die Nordmassiv, bin ich Sword, Liebe ist Ober Ebony Prince von die Babylon stürmen. Und wir sind fromm mit Konzepten, die lahme Baden verstecken. Deine Reime sind wie Spinat, während unsere schmecken. Denn wir haben den Blub Blub, du bist ein Schmock, Laber, Stuss, Stuss, mach dich ab. Besser duck, duck dich ganz schnell, denn unsere Lyrics sind wie Schrot, kommt rüber wie Höhlenmalerei und wie Video, afro-europäisch oder euro-afrikanisch. Egal, bin ich am meisten Rappers panisch, wie die Titanic. Denn dein Schiff singt, verpiss dich zu deiner Chai, geh nach Fischding, schütz dich vor dem Terror, den mein Stift bringt. Eine Konfrontation tät ich wegfegen. Ich jamme so grell, da ist Sparta und Dreck gegen mich. Verschone nicht, Gegnerstile sind ohne Mist. Nichts übrig für Lyrik, die älter ist als die Akropolis. Mein Text ist Homozide, der Rapper ohne Stile und auch noch beleidigt, weil seine Cheek an meinem Sampler spiele. Denn zu Risiko und Nebenwirkung lesen Sie bitte die Packungsverlage oder fragen den Lautsprecherverkäufer, Plattenhändler oder Tape-Dealer. Pisa Blitzbomb auf deinem Plattenspieler. Bei 33 ein Drittel, es schallt wieder und wieder. Du willst zurückspulen, Toysi werde ich in einem Stück schulen. Wenn du jetzt stetiges Üben pflanzt, pflückst du später fetzt in der Reimfrüchte und musst dich auch nicht länger ins Geblende reinflüchten. Genauso drück ich euch Sprüche hier für 2002. Du weißt, das NM immer am Aufbrausen. Wir sind nicht gewöhnlich, ich freu mich wie ein wilder König bis in die Ewigkeit. Ich sage Peace mit meiner Wenigkeit. Also Wursch geht ab. Was halten Sie von den Ärzten, die Ihnen Gehirnschäden als Spätfolgen prognostizieren? Hirnschäden? Ich glaube, irgendjemand in England sagte das, der mich reden hörte und meine Bewegungen beobachtete. So wie ich hier sitze, glauben Sie, dass ich einen Hirnschaden habe? Er sagte ja auch nicht jetzt. Ich glaube, ich höre mich intelligenter an als jeder andere, der Ihre Fragen beantworten müsste. Gleich mit wem Sie sich unterhalten würden. Mit Boxern, Politikern, Präsidenten, Bürgermeistern oder Gouverneuren. Ich glaube, niemand auf der Welt konnte Ihre Fragen besser und genauer beantworten als ich. Mich fragte hier keiner. Wissen Sie was? Ich vermute eher, Ihr Arzt hat einen Gehirnschaden. Sie vermuten sicher wieder irgendeine Verschwörung dahinter, um Ihren Ruf anzukratzen. Ich glaube, mein Image ist zu groß. Ich glaube, das, was ich für uns Schwarze tue, ist zu groß, dass manch ein weißer Wunschmann könnte mich aufhalten. Ich werde dich aufhalten. Wir müssen ihn mit Argumenten stoppen, nicht mit Schlägen, Joe. It is true that I've heard all tape rumors. Ali's got brain. Es stimmt, ich habe alle die Gerüchte gehört. Ali habe Gehirnschäden, Ali könne nicht mehr deutlich sprechen. We figured out me and my manager some more people. Mein Manager und ich haben ausgerechnet, dass ich insgesamt mit dem Sparring 175.000 Runden im Ring gestanden habe und mindestens pro Runde zweimal am Kopf getroffen wurde. I've been hit on the head. Excuse me for that. No, I've been hit on the head 375.000 times. Und wenn ich Sie ein einziges Mal am Kopf treffe, sprechen Sie anders. Mit anderen Worten, ich trage wahrscheinlich einige Nebeneffekte von den vielen Punches davon, denn George Foreman, Joe Frazier, Kenny Norton, Sonny Liston, sie alle haben mich getroffen. And you wanna know why I'm slamming or why he talks different. Probably so, but I still have my mind. Ich weiß, dass Sie nicht um die Gehirne von zwei Schwarzen besorgt sind. Wir machen uns keine Sorgen darum. Warum sollten Sie es tun? Sie sollten sich um andere Dinge kümmern, die auf der Welt geschehen. Trotzdem darf man sich doch fragen, warum zwei Menschen sich unbedingt ins Krankenhaus prügeln möchten. Warum fliegen die Menschen zum Mond? Warum bezwingt man die höchsten Berge? Warum boxt sich gegen Joe Frazier? Weil sie da sind. Weil noch keiner die Herausforderung bezwungen hat, weil man der Erste ist. Noch niemals in der Geschichte haben sich so viele Menschen um einen Neger Sorgen gemacht. Ignorieren Sie wirklich jede Gefahr, die Ihnen in Ihrem Beruf droht? Keine sieht so weit voraus wie ich. Ich habe das bewiesen. Ich war gegen den Vietnamkrieg, als das in Amerika sehr unpopulär war. Bekam ich nicht recht? Ich war der erste Sportler, der seinen Mund aufmachte. Jetzt sprechen Sie alle. Boxer, Tennisspiele, Football. Aber lassen Sie mich noch dies dazu sagen. Wir leben in der Welt des weißen Mannes. Ich bin ein Muslim, ich bin schwarz. Ich habe so viel Einfluss auf Millionen von Menschen aller Hautfarben. Ich war der erste große schwarze Superstar und Millionär, der keinen weißen Boss hatte. Man will mich wie alle anderen schwarzen Helden zerstören. Die Schwarzen haben niemanden, zu dem sie aufblicken können. Alles ist weiß. Superman, Jesus, die Engel, das Abendmahl, weiße Weihnachten, der Cowboy-Held auf dem weißen Pferd und der Halunke auf dem schwarzen Pferd und so weiter und so weiter. Und hier kommt ein Schwarzer in einer weißen Gesellschaft und schreit, ich bin der Größte aller Zeiten, ich bin hübsch, unschlagbar, ich bin der König. Man will dieses Image zerstören. Jetzt, da ich nicht mehr aktiv bin, will man mich so hinstellen. Der ist krank, nicht mehr Herr seiner Sinne. Schwarze Kinder, euer Held ist tot. Er kann nicht mehr sprechen, er hat Gehirnschäden. Das ist der ganze Grund, weswegen man diese Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Ich bin einfach zu erhaben für die vielen Schwarzen in einer weißen Welt, dass man mir freien, ungehinderten Lauf geben will. Deswegen will man, dass es scheint, der kann nicht mehr richtig sprechen, der kann nicht mehr klar denken. Ich hoffe, Sie alle verstehen mich gut. We're trying to throw some type of block. That's what it might do. This is why I think we have all the trouble, all the trouble. I've been too supreme and too superior for black men in the white man's society to get away free. So they gotta say something to make it look like he can't think no more. He can't talk no more. You hear me talking now? Do it sound like I can? Can I think? Does this make sense? Can you understand what I say? Wie rechtfertigen Sie Boxen als Sport gegenüber denen, denen Boxen verhasst ist? Es ist immer dann unmoralisch, wenn die Schwarzen gewinnen. Als Morris Adler boxte, gab es nicht so viel Protest. Oder bei Gene Tunney oder Jack Dempsey. Die Argumente gegen das Boxen sind so alt wie das Boxen selbst. Es ist die Absicht, die eine Sache richtig oder falsch macht, nicht die Aktion. Was entscheidet, ist der Vorsatz. Ich habe nichts vor zu töten, wenn ich in den Ring steige. Es ist nicht unsere Absicht zu töten. Es ist nicht unmoralisch, solange unsere Absicht nicht unmoralisch ist. Mich würde interessieren, kann Muhammad Ali sprechen? Ich habe so viel geredet, ich habe keine Lust mehr dazu. Was glauben Sie, war Ihr größter Erfolg? Der größte Erfolg? Meinen Kampf gegen den Vietnamkrieg zu gewinnen. There's a big bad monster. This monster went to school, some children, and the monster. What exactly do you have? Was genau fehlt Ihnen denn? Was ist das für eine Krankheit? Ich habe das, was man als Parkinson'sches Syndrom bezeichnet. Aber das ist nicht Parkinson. Ich habe einige Symptome. Es gibt da einen Teil im Gehirn, der einen chemischen Stoff produziert, Dopamin, durch den der Körper seine muskulären Bewegungen kontrolliert. Und mir fehlt dieser Stoff. Aber die Hauptsache ist doch, dass sie außer einem kleinen Sprachfehler und diesem Zittern keine weiteren Symptome haben. Mein Kopf ist noch voll in Ordnung. Linker Haken, rechter Haken, aufwärts Haken. Auch Frasier wird jetzt müde, doch er bleibt im Rhythmus. Und Ali sieht nicht so aus, als hätte er der Attacke im Moment etwas entgegenzusetzen. Das Ende rückt in diesem Abschnitt des Kampfes in immer weitere Ferne. Und keiner von beiden kann das Ende jetzt aus eigener Kraft erzwingen. Er war der weltgrößte Athlet und der weltdummste Guru, unser Philosoph mit dem 78er IQ. Er ist gescheit, wie ein Kind gescheit ist. Er ist grausam, wie ein Kind grausam ist. Mit der gelangweilten Neugierde eines langen Sommernachmittags. Wollen wir nicht ein wenig die Katze quälen? Er ist einfältig, wie ein Kind einfältig ist. Wenn man vom Einzigen absieht, das er meisterlich versteht. Er hat eigentlich nichts zu sagen, außer mit seinen Fäusten. Allein, wie beredt sind die? Jahrelang war es ein Klischee, dass ein Schwarzer nur im Sport oder im Showgeschäft Erfolg haben könnte. Das stimmt heute nicht mehr. Würden Sie heute Ihrem eigenen 12-jährigen Kind raten, Profiboxer zu werden? Fragen Sie zuerst, Joe. Oh, danke. Ich glaube ja, wenn er den festen Willen hat. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich will ein Boxer sein. Die Chance, ein guter Boxer zu sein und nur so gut zu sein, dass man gut leben kann, ist 100:1. Und wenn du die meiste Zeit deines Lebens versuchst, ein guter Boxer zu werden und du wärst verletzt oder schaffst es einfach nicht, dann ist dein ganzes Leben verfuscht. Es ist zu spät, etwas zu lernen. Ich sage nein. Bilde dich. Entwickle deinen Geist so lange es geht. Geh in die Schule. Lerne lesen, lerne schreiben, werde Mechaniker oder Rechtsanwalt. Nimm deinen Verstand zusammen, boxe zum Spaß. Ich sage die Wahrheit. Danny Stern musste nicht boxen. Seht, wie er es geschafft hat. Now my life is gone. Fighting injustice, fighting racism, fighting crime, fighting literacy, fighting poverty. Boxing is just the dressing room, and the stadium is the world problems. Boxing is just to introduce me to the world. Ich bin der Mann, bei dem die Menge hysterisch wird. Bekannt als der verrückte Professor, der sich eh nicht irrt. Das Mikro und die 12 töten wie Idi. Der Reim ist so schwer wie ein Mo2Graffiti. Doch lass mich jetzt mal schnell zum Punkt kommen. Kaum bin ich hier und schon. Zitieren die Neider den Schund von hochintellektuellen Kritikern. Doch die bitte ich dann zum Duell, ich quell über. Und dann kick ich man wie Pele. Deshalb rück ich vor bis zum Endspiel. Hol mir den Sieg, hol mir den Stil, auch wenn's nie klappt bei dir. Und deshalb bist du am Schwitzen. Lyrische Klingen blitzen. Und man bist du beschissen, der Ebony kommt lecker wie ne Prinzenrolle. Ne Delikatesse, ich habe tolle Konzepte. Ich rappe, verdeppte, MCs versteckten sich. Hier kommen perfekte Texte. Funky wie die chronische Flüssigkeit. Sie blubbern, machen dich platt und sind üppig weit und breit. Gibt's kein Vergleich und deshalb ist das Holz ne Kulturbereicherung. Oh, doch so hoch will ich gar nicht fliegen. Ich will nur Reimschmieden im Bärbel Schleims besiegen. So mach ich einen Abgang wie der Geist in Aladdins, während 90% der anderen MCs einfach nur Paraschien. Ali Boumaier von Leonhard Koppelmann und Ebony Prince. Mitarbeit Nadine Schmid. Es sprachen Muhammad Ali, Errol Trotman Harewood, Joe Frazier, Dennis Durand, Danny Stern, Wolfgang Kondrus, Gary Wills, Christian Redl. In weiteren Rollen Brigitte Göbel, Kurt Brumme, Tom Zahner und Mitglieder des Boxclubs SC Colonia 06. Simultanübersetzung Volker Raths. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Musik und Raps Ebony Prince. Musikmischung Benjamin Kratz. Regieassistenz Robert Steutner. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.